Der Veranstaltung heute heißt nicht nur Kritik des Antisemitismus, sondern Kritik des Antisemitismus / kritische Theorie des Zionismus. Und da es so ist, dass Sie über die Ausführungen der kritischen Theorie zum Antisemitismus auch schon einiges gehört haben in den bisherigen Veranstaltungen, würde ich gerne auf den zweiten Teil, der in der offiziellen Ankündigung leider gar nicht vorkam, tatsächlich den Schwerpunkt legen. Ich werde also hinsichtlich der Antisemitismuskritik der kritischen Theorie nur einen Aspekt rausgreifen. Insgesamt würde ich gerne drei Dinge probieren. Als erstes würde ich Ihnen gerne versuchen, etwas über die ökonomiekritischen Aspekte in der kritischen Theorie des Antisemitismus nahezubringen. Sie haben ja, soweit ich informiert bin, beim Kollegen Gerhard Scheidt und insbesondere bei Lili Radonitsch und Irina Jasmi schon eine ganze Menge gehört über den autoritären Charakter, über die psychoanalytischen Elemente und Aspekte in der Antisemitismuskritik der kritischen Theorie. Und deswegen würde ich mich also gerne eingangs auf diese ökonomiekritischen Aspekte in der Antisemitismuskritik der kritischen Theorie konzentrieren. Als zweites möchte ich Ihnen gerne, quasi als Überleitung zu einer kritischen Theorie des Zionismus, etwas über den Antizionismus erzählen, nämlich den Antizionismus als eine Art geopolitischer Reproduktion des Antisemitismus. Und als drittes dann, tatsächlich als Hauptteil der heutigen Vorlesung, würde ich gern versuchen, Ihnen etwas über das Verhältnis von kritischer Theorie zum Zionismus darzulegen. Das ist natürlich kein Zufall, dass ich in einer Vorlesung über kritische Theorie des Antisemitismus auch über den Zionismus rede. Bekanntlich ist der Zionismus eine der wichtigsten Reaktionen, eine der wichtigsten Antworten auf eben genau diesen Antisemitismus, mit dem sich auch die kritische Theorie lang und breit auseinandergesetzt hat. Das Ganze ist natürlich ein Riesenthema. Ich werde dementsprechend viele Punkte einfach nur anreißen können, Ihnen ein paar Stichworte geben. Und ich werde auch versuchen, das auf ungefähr 45 Minuten zu beschränken, so dass wir relativ viel Zeit für Diskussionen und Nachfragen haben. Mir ist auch bewusst, dass gerade der letzte Teil ganz sicher ein sehr kontroverses Thema darstellt, wo es ganz sicher diesen Diskussionsbedarf gibt. Aber dafür sind wir hier zusammengekommen, um diesen Diskussionsbedarf auch zu stillen. Ansonsten habe ich schon gesagt, ich kann einige Punkte nur anreißen. Ich verweise Sie gleich eingangs auf weiterführende Literatur. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile auf der offiziellen Seite zu dieser Homepage schon angekündigt ist. Ich habe Ihnen ansonsten hier die Adresse von meiner persönlichen Universitäts-Homepage hingeschrieben. Dort finden Sie speziell zu dieser Vorlesung heute, also nicht zur gesamten kritischen Theorievorlesung, sondern zu dieser Einheit Kritik des Antisemitismus, kritische Theorie des Zionismus, eine kleine Literaturliste mit ungefähr 12 Titeln von Literatur, die ich nachdrücklich empfehlen kann, die sowohl die unterschiedlichen Aspekte einer kritischen Theorie des Antisemitismus nochmal zusammenfasst, aber sich eben auch mit dieser Frage des Verhältnisses von kritischer Theorie und Zionismus beschäftigt. Dort können Sie also Ihren weitergehenden Wissensdurst jederzeit stillen, wenn Sie sich diese entsprechende Literatur beschaffen. Ein paar von den Büchern, an denen ich selber in irgendeiner Art und Weise beteiligt war, die dort angeführt ist, habe ich hier auch mitgebracht. Wenn Sie wollen, können Sie nachher einen Blick reinwerfen. Und wenn Sie möchten, können Sie das auch verbilligt bei mir erwerben. So viel dazu. Zunächst also ein paar Gedanken, ein paar Stichworte, viel mehr kann es hier tatsächlich nicht sein, zu den ökonomiekritischen Aspekten der Antisemitismuskritik, der kritischen Theorie, also insbesondere von Adorno und Horkheimer. Als wichtigster Text der kritischen Theorie zum Antisemitismus können ganz sicher die Elemente des Antisemitismus gezählt werden, also jener berühmte Teil aus der Dialektik der Aufklärung, die Adorno und Horkheimer gemeinsam verfasst haben und die 1944 erstmals erschienen ist und später dann ab den 60er Jahren im deutschsprachigen Raum relativ breit rezipiert worden ist. Aber bereits 1939 hat Max Horkheimer eine der zentralen Thesen zur Kritik des Antisemitismus, die dann in den Elementen des Antisemitismus wieder aufgegriffen wird, formuliert. Und er hat auch bereits 1939 seine explizite Orientierung an der marxischen Ökonomiekritik dokumentiert. Und ich denke, das ist heute sehr wichtig, sich ins Bewusstsein zu rufen, dass nicht nur die kritische Theorie des Antisemitismus, wie sie von Leuten wie Adorno und Horkheimer formuliert wurde, sondern die kritische Theorie insgesamt sich ganz explizit und bewusst auf die marxische Kritik bezieht. Wenn Sie sich Neuerscheinungen zur kritischen Theorie aus den letzten 10, 20 Jahren anschauen, werden Sie merken, dass das in vielen dieser Publikationen völlig unter den Tisch fällt, man die kritische Theorie vor allem für ihre Kulturkritik schätzt und ansonsten aber irgendwie für überholt hält. Diese unmittelbare Bezugnahme auf die marxische Kritik der politischen Ökonomie ist dort kaum ein Thema, und umso mehr möchte ich, um da sozusagen einen Kontrapunkt zu setzen, genau das besonders stark betonen. In seinem Aufsatz von 1939, der den Titel trägt »Die Juden und Europa«, geht Horkheimer davon aus, dass es zur Erklärung des modernen Antisemitismus, des, wie er formuliert, des Rückgangs auf die Tendenzen des Kapitals bedarf. Der Nationalsozialismus sei Ausdruck einer unter der Herrschaft des Werts stehenden Gesellschaft, wobei Wert hier eben immer im Sinne der Kritik der politischen Ökonomie von Marx gemeint ist, nicht irgendwie im Sinne von Werten und Normen oder so etwas. Der Nationalsozialismus fixiere die vom Wertgesetz in die Welt gesetzten Unterschiede, dieselbe Rationalität, die in der alltäglichen kapitalistischen Konkurrenz unterlegen ins Elend stürzt, also die Durchsetzung dieses Wertgesetzes, die verursache letztlich die Ausgrenzung und Verfolgung der Juden im Nationalsozialismus. Weil man sich immer in Erinnerung rufen muss, dass es 1939 publiziert worden, also noch vor der Shoah. Lange war ein Großteil der europäischen Juden in die Sphäre der Zirkulation gepresst. Also, ich weiß nicht, inwieweit Ihnen das vertraut ist, in der marxischen Kritik der politischen Ökonomie wird grob gesagt der Gesamtprozess der Produktion unterteilt in eine Sphäre der Produktion, eine der Zirkulation. Zirkulation ist also der Bereich des Handels, der Banken, heute würde man vielleicht sagen des Finanzkapitals. Jener Bereich, der nach Marx, da komme ich dann nachher gleich nochmal drauf zurück, keinen Mehrwert schafft, sondern nur für die Zirkulation des Gesamtprozesses notwendig ist. In diese Sphäre war also ein Großteil der europäischen Juden lange Zeit gepresst, was sie nach Horkheimer einerseits zum Objekt des Hasses stempelte, sie andererseits aber in gewisser Weise auch als unentbehrlich erscheinen ließ. Horkheimer konstatiert nun 1939 für den modernen Kapitalismus, dass diese Zirkulationssphäre aufgrund der geänderten Wirtschaftsstruktur ihre ökonomische Bedeutung verliere. Das ist, das kann ich hier nur kurz anmerken, eine sehr umstrittene These, ob das tatsächlich stimmt, aber ich versuche Ihnen das einfach erstmal zu referieren. Dadurch würden die Juden als Agenten dieser Sphäre entmachtet. Ihrer ihnen von der Gesellschaft zunächst zugedachten Funktion beraubt, seien sie dem Antisemitismus nun also voll ausgeliefert. Als Exekutoren einer für den Gesamtprozess der Produktion notwendigen Sphäre überflüssig geworden, könne sie nun nur mehr die Revolution, also die allgemein menschliche Emanzipation, das Heraustreten der Menschen aus ihrer Naturgeschichte retten. Hier sehen Sie gleich einen deutlichen Unterschied in der kritischen Theorie, wie sie vor, also sozusagen der vorfaschistischen kritischen Theorie oder zumindest der kritischen Theorie vor dem Holocaust, vor der Shoah, wo auch jemand wie Horkheimer noch ganz explizit auf eine revolutionäre Überwindung der kapitalistischen Grundlage der Gesellschaft zielt und das als einzige Möglichkeit postuliert, wie man den Antisemitismus letzten Endes bekämpfen kann. Das wird nach 1945 bei Adorno und Horkheimer sich deutlich ändern. Nicht, dass sie diese prinzipielle Orientierung aufgegeben hätten, aber in Reflexion auf die Katastrophe, in Reflexion auf die stattgefundenhabende Massenvernichtung haben sich Adorno und Horkheimer später sehr viel skeptischer gegenüber dieser Möglichkeit geäußert. Auch darauf werde ich nachher nochmal zurückkommen. In der Dialektik der Aufklärung, in diesen Elementen des Antisemitismus, versuchen Horkheimer und Adorno dann, eine Annäherung an das Phänomen des Antisemitismus zu liefern, bei der sie auf die Grenzen der Möglichkeit seiner Überwindung hinweisen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Voraussetzung für eine eventuell dennoch mögliche Durchbrechung genau dieser Grenzen. Der Untertitel dieses Abschnittes, Elemente des Antisemitismus, heißt dementsprechend auch ganz programmatisch Grenzen der Aufklärung. Adorno und Horkheimer beginnen diese Elemente des Antisemitismus mit Überlegungen zum Bild der Juden in der nationalsozialistischen Ideologie. Und das zeigt gleich, diese kritische Theorie des Antisemitismus nimmt diese Ideologie des Nationalsozialismus ernst. Sie versucht also sehr genau zu schauen, was ist tatsächlich das Bild, was die Nazis sich von den Juden und vom Judentum machen. Und dort stellen sie fest, dass für die Nazis Juden und Jüdinnen eben nicht eine Minderheit unter vielen anderen ist, die also auch in dem gleichen Ausmaß und mit den gleichen Mitteln bekämpft werden müsste, wie andere Minderheiten. Vielmehr erscheinen sie in der nationalsozialistischen Ideologie und Praxis als, wie Adorno und Horkheimer schreiben, Gegenrasse, als negatives Prinzip als solches. Sie betonen nun, dass der Hass auf diese Gegenrasse, dass das antisemitische Ressentiment gegenüber Juden und Jüdinnen keinen ökonomischen Sinn hat. Also wenn ich hier versuche, den ökonomiekritischen Kern dieser Antisemitismuskritik von Ihnen herauszuarbeiten, ist das wichtig im Hinterkopf zu behalten. Das ist keine ökonomistische Erklärung des Antisemitismus, die irgendwie mit wirtschaftlichen Argumenten erklärt, warum Leute was gegen Juden haben. Ganz im Gegenteil, sie betonen, dass dieser Hass auf die Gegenrasse keinen ökonomischen Sinn hat. Während vor allem die traditionsmarxistische Theoriebildung hinsichtlich des Antisemitismus den Antisemitismus in erster Linie gar nicht als Angriff auf die Juden verstand, sondern zum Beispiel als Angriff auf die Einheit der Arbeiterklasse. Und während heute gerade linke Autoren und Autorinnen und linke Faschismustheoretiker und Theoretikerinnen den Antisemitismus nur mehr als ein Mittel zum Zweck sehen, als ein Mittel zu ökonomischen, sozialen oder auch bevölkerungspolitischen Zwecken, dagegen verweisen Adorno und Horkheimer nachdrücklich auf die ökonomische Sinnlosigkeit des Antisemitismus. Sie halten aber gleichzeitig fest, dass sie diese ökonomische Sinnlosigkeit für leider kein taugliches Argument gegen diesen Antisemitismus halten. Sie schreiben, gegen das Argument mangelnder Rentabilität hat sich der Antisemitismus immun gezeigt. Ich denke, dass diese Überlegung völlig richtig ist. Und die Richtigkeit dieser Überlegung zeigt sich wohl am deutlichsten daran, dass Antisemiten zu ihrem antisemitischen Handeln ja ganz offensichtlich ihre antisemitische Ideologie genügt. Der moderne Antisemitismus, auf den sich Horkheimer und Adorno vorrangig beziehen, tritt als eine allumfassende Welterklärung auf. Er imaginiert sich seine eigene naturwissenschaftliche Basis und man kann davon ausgehen, dass Propagandisten des nationalsozialistischen Antisemitismus, so sie ihre eigenen Wahnvorstellungen ernst nehmen, und das tun sie natürlich, dass sie nahezu zwangsläufig zu einer sogenannten Endlösung gelangen. Sie benötigen dafür keine außerhalb des Antisemitismus liegenden Gründe. Wäre dem nicht so und man bräuchte für zur Tat schreitenden Antisemitismus tatsächlich das Versprechen zum Beispiel wirtschaftlichen Nutzens, dann müsste es ja umgekehrt genauso funktionieren. Das heißt, mit dem Hinweis auf seine ökonomische Vergeblichkeit müsste man Antisemiten vom Antisemitismus abbringen können. Und genau auf diese Weise, das wussten eben bereits Adorno und Horkheimer, lässt sich der Antisemitismus nicht kritisieren und auch schon gar nicht bekämpfen, da er für seine Propagandisten, wie sie in der Dialektik der Aufklärung schreiben, ein Luxus ist. Es ist also eine Art Leidenschaft, von der man auch nicht lässt, wenn es sogar selbst der eigenen Person, dem eigenen ökonomischen Fortkommen, der eigenen politischen Karriere oder anderen Sachen schaden kann. Um das etwas konkreter zu machen, wenn Sie sich die Geschichte des Nationalsozialismus anschauen und dann vor allem die Entwicklung des Zweiten Weltkrieges und gleichzeitig die Entwicklung der Judenverfolgung und Vernichtung. Der Krieg war für Deutschland und seine Verbündeten im Prinzip Ende 42, spätestens 43 verloren und eigentlich wusste das auch jeder. Ein rationales Handeln wäre also zum Beispiel gewesen, dass man ab 43 nach der Niederlage von Stalingrad versucht, einen irgendwie gearteten Frieden mit den Kriegsgegnern hinzubekommen, um dann mit seinen eigenen Projekten in dem bis dahin noch bestehenden Machtbereich fortzufahren. Das haben die Nazis bekanntlich nicht getan, sondern ganz im Gegenteil. Und vor allem haben sie in der Situation, wo man in einem Art Existenzkampf gestanden ist, wo man also kurz davor stand, einen Krieg zu verlieren, ja, hat man erst so richtig begonnen mit der Judenvernichtung. Und das bedeutete auch, dass man in einer Situation, wo man nun wirklich sämtliche militärischen Mittel gebraucht hätte, um gegen den Ansturm der Roten Armee im Osten und die dann bevorstehende Invasion der Westalliierten in Frankreich vorzugehen, dass man selbst in so einer Situation noch ziemlich viele Kapazitäten zur Verfügung gestellt hat, um seine wahnhafte Ideologie der Judenvernichtung umzusetzen. Wo man also Transportkapazitäten, die man dringend gebraucht hätte, um zum Beispiel Soldaten an die Ostfront zu befördern, dafür verwendet hat, um noch das letzte jüdische Kind durch halb Europa zu kutschieren, meinetwegen von irgendwelchen griechischen Inseln, und sie in Polen in eigens geschaffene Fabriken zu deportieren, um sie dort umzubringen und auszulöschen. Wenn man so etwas macht, dann geht man nicht von einer irgendwie ökonomischen Rationalität aus, sondern man folgt einer eigenen, wahnhaften antisemitischen Ideologie, die zwar wahnhaft ist, aber eben kein, weil, nur weil sie wahnhaft ist, heißt das eben noch lange nicht, dass das dadurch nicht Wirklichkeit wird. Das ist eben genau das, worauf kritische Theorie des Antisemitismus versucht aufmerksam zu machen. Das ist völlig verrückt und trotzdem wird von dieser Verrücktheit, von dieser Wahnsinnigkeit aus tatsächlich Politik betrieben. Oder Politik ist. Es findet eine Praxis statt, die genau in dieser Wahnhaftigkeit fußt. Was ist nun aber, oder was könnte man nun als den ökonomiekritischen Kern der Antisemitismuskritik der kritischen Theorie bezeichnen? Durch ihre Einsperrung in die Zirkulationssphäre war Juden im Gegensatz zu Nichtjuden der, wie Adorno und Horkheimer schreiben, der Zugang zum Ursprung des Mehrwerts weithin verschlossen. Der Ursprung dieses Mehrwerts, wissen wir von Karl Marx, liegt in der Produktion, also in der unmittelbaren Ausbeutung der Arbeitskraft. Die Personifikation des Kapitals, die in dieser Sphäre Geld verdienen, gelten gemeinhin als produktiv. Und zwar nicht nur für Antisemiten, sondern sozusagen im Alltagsbewusstsein der bürgerlichen Gesellschaft. Die Agenten der Zirkulation hingegen gelten als unproduktiv, in der nationalsozialistischen Zuspitzung dann als raffendes Kapital im Gegensatz zum Schaffenden. Und die Nazis haben das dann eben ganz eindeutig konnotiert, haben gesagt, ja, das raffende Kapital ist eben das Jüdische und das Schaffende ist eben das Arische und das Gute, das auch gar nicht angetastet werden soll. Adorno und Horkheimer verweisen nun ganz lapidar darauf, dass natürlich beide raffen, wenn man bei dieser Terminologie bleiben möchte, nur raffen die in der Produktion tätigen Personifikationen des Kapitals nicht, wie sie schreiben, bloß am Markt, sondern an der Quelle, also in der Produktion eben durch die Ausbeutung fremder Arbeit. Die Ausbeutung in der Produktion, also die Produktion des Mehrwerts durch die Arbeitenden, bleibt aber verschleiert. Erst in der Sphäre der Zirkulation wird den Arbeitenden der Wechsel präsentiert, den sie, die Arbeitenden, wie es in der Dialektik der Aufklärung heißt, dem Fabrikanten unterschrieben haben. Die Verantwortlichkeit, und das ist eines der zentralen Zitate aus diesen Elementen des Antisemitismus, die Verantwortlichkeit der Zirkulationssphäre für die Ausbeutung ist gesellschaftlich notwendiger Schein. Und die Demaskierung genau dieses Scheins, auf den Adorno und Horkheimer da anspielen, auf den sie dort anspielen, die Demaskierung dieses Scheins ist Gegenstand der marxischen Wert- und Fetischkritik und deswegen ist ohne die auch die ganze Antisemitismuskritik von Adorno und Horkheimer überhaupt nicht zu verstehen. Nicht das Geld, sondern die Ware ist die Elementarform der kapitalistischen Produktionsweise. Die Quelle der Ausbeutung sind nicht Waren- oder Geldhandel. Bei Marx heißt das ganz apodiktisch, die Zirkulation schafft keinen Wert und daher also auch keinen Mehrwert. Die Quelle der Ausbeutung ist eben, wie ich schon gesagt habe, mehrwertbildende Arbeit, die in der Produktion verausgabt wird. Durch diesen gesellschaftlichen Schein ist es nun aber nach Adorno und Horkheimer so, dass der Blick der fetischistischen Individuen in der bürgerlichen Gesellschaft, und zwar egal, welcher Klasse sie angehören, ob sie nun Proletarier oder Bourgeois sind, dass der Blick dieser Individuen in der Regel an dieser Zirkulationssphäre quasi hängen bleibt. Die gesichtslosen und jederzeit auswechselbaren Charaktermassen, die sie dort vorfinden, substituieren die deklarierten Antisemiten nun durch die Juden und Jüdinnen. Eine kritische Theorie des Antisemitismus fußt also unmittelbar auf der marxischen Geld- und Kapitalkritik. Im Geld tritt den Tauschenden die Abstraktheit dieser Gesellschaft in einer Art konkreten Form gegenüber. Und dieses Geld, das selber schon eine recht mystifizierte Angelegenheit ist, erhält seine endgültig mystifizierte Form, wenn es sich in Kapital verwandelt. Wenn Sie sich näher mit der Kritik der politischen Ökonomie beschäftigen, werden Sie merken, im dritten Band des marxischen Kapitals findet sich eine Beschreibung einer ganzen Kette von Mystifikationen und Fetischisierungen, die von denen Marx ausgeht, dass sie das Bewusstsein der Menschen in dieser Gesellschaft maßgeblich bestimmen. Der Wert nun als Kapital setzt seine Selbstverwertung in Gang und erscheint dann in der Form des Kapitalfetisch. Und die mystifizierteste Form dieses Kapitalfetischs wiederum, deswegen Kette von Mystifizierungen, die mystifizierteste Form des Kapitalfetischs wiederum, und hier dürfte der Zusammenhang mit dem Antisemitismus vielleicht schon deutlicher werden, die ist die Form des zinstragenden Kapitals. Bereits Marx war hinsichtlich dieses zinstragenden Kapitals, was von Antisemiten und Antisemitinnen dann in der Regel mit Juden und Jüdinnen identifiziert wird, bereits Marx war hinsichtlich dieses zinstragenden Kapitals bewusst, dass das Kapital in, wie er schreibt, dieser seiner wunderlichsten und zugleich der populärsten Vorstellung nächsten Gestalt der bevorzugte Angriffspunkt einer oberflächlichen Kritik sein wird. Das heißt, Diese Form des Kapitals ist der Angriffspunkt eines ressentimentgeladenen Antikapitalismus, der sich nicht einfach nur gegen das Finanzkapital richtet, um das Industriekapital zu affirmieren, auch wenn das einer der wesentlichen Bestandteile der modernen antisemitischen Ideologie ist. Ich habe Ihnen das Beispiel aus dem Nationalsozialismus gegeben mit der Unterscheidung von raffenden und schaffenden Kapital, wo das am deutlichsten wird. Sie finden sowas aber in sehr abgeschwächter Form natürlich auch in der Populärkultur. Mein Lieblingsbeispiel ist da immer der Film Pretty Woman, wo Sie einen bösen Finanzkapitalisten erleben, der spekuliert und der nichts herstellt. Er wird irgendwann von Julia Roberts mal gefragt, was baust du eigentlich, also was schaffst du sozusagen, und er muss dann halt darauf antworten, gar nichts, er zerlegt immer nur irgendwelche Unternehmen, und am Ende kommt ein geläuterter, produktiver Kapitalist heraus, der stolz seiner dann nicht mehr Prostituierten verkünden kann, dass er jetzt was baut und dass er was schafft und dass er von dieser bösen Zirkulationssphäre in Zukunft die Hände lassen wird. Das ist natürlich in der Form nicht antisemitisch, weil keiner Rede davon irgendwie eine Assoziation hergestellt wird, dass nun dieser Spekulationskapitalist ein böser Jude sei, aber von der grundlegenden Struktur des Denkens, von dieser Aufspaltung des Gesamtprozesses kapitalistischer Produktion, ist das natürlich genau diese Denkstruktur, die dann in dem Augenblick antisemitisch wird, wo tatsächlich auch die Identifizierung dieses bösen Teils der Produktionsweise mit Juden und Judentum oder mit Metaphern oder mit Vorstellungen stattfindet, die Juden und Jüdinnen zugeschrieben werden. Dieser ressentimentgeladene Antikapitalismus schwingt sich also nicht nur zu einem Angriff auf das Finanzkapital auf, um das produktive Kapital zu verteidigen, sondern, man müsste das wohl allgemeiner fassen, dieser ressentimentgeladene Antikapitalismus schwingt sich zu einer groß angelegten Rettung des vermeintlich Konkreten und Natürlichen vor dem abstrakt-künstlichen im Kapitalismus auf. Der Nationalsozialismus kann vor diesem Hintergrund, wie mein Kollege Gerhard Scheidt das einmal sehr schön gefasst hat, als die größte antikapitalistische Bewegung, die jemals zur Rettung des Kapitals mobilisiert wurde, verstanden werden. Der Vernichtungsantisemitismus entpuppt sich so als eine fetischistische Revolte gegen das Kapital auf der Grundlage eben dieses Kapitals. Und darin, eine Revolte gegen das Kapital auf seiner eigenen Grundlage anzuzetteln, ist so ein moralischer und ressentimenthafter Antikapitalismus, der heute bei diversen politischen Gruppierungen wieder en vogue ist, bei allen offenkundigen Unterschieden der Nazi-Ideologie doch verwandt. Die ressentimenthaften Antikapitalisten eint trotz aller Heterogenität ihrer politischen Projekte die Verteidigung von so etwas wie Kultur, Identität und Gemeinschaft. Kollektiv wenden sie sich gegen die tatsächlichen oder auch nur halluzinierten Grenzüberschreitungen des Abstrakten. Ein Autor wie Moishe Postone, ich habe Ihnen den Namen da angeschrieben, weil in jedem Vortrag alle fragen, wie schreibt man den? Ein Autor wie Moishe Postone hat nun in unmittelbarer Anlehnung und Fortführung von den Überlegungen von Adorno und Horkheimer ausgeführt, wie diese Abstraktheit, von der ich gerade geredet habe, versucht wird, in den Juden und Jüdinnen festzuhalten, wie man also versucht, dieses Nicht-Greifbare in der Gesellschaft und auch das Nicht-Greifbare des ökonomischen Prozesses dingfest zu machen. Und dafür bedarf es sozusagen eines materiellen, eines konkreten Körpers, um das zu tun. Und das wird versucht, in dieser wahnhaften antisemitischen Ideologie in Juden und Jüdinnen dingfest zu machen. Und aus dieser wahnhaften Projektion resultiert dann nach Postone eine Form eines fetischistischen Antikapitalismus, der letztlich bei der Biologisierung des Kapitalismus im internationalen Judentum landet. Und darin unterscheidet sich dieser Antisemitismus auch grundlegend von anderen Formen des Rassismus. Kritische Theorie beharrt also darauf, dass es natürlich eine Reihe von Gemeinsamkeiten zwischen rassistischen und antisemitischen Ressentiments und Projektionen gibt. Vor allem streicht es aber gegen so die heute gängige Methode, wo das irgendwie alles eins ist und wo der Antisemitismus dann nur als ein, naja, das ist dann halt Rassismus gegen Juden firmiert, der irgendwie vergleichbar sei mit Rassismus gegenüber Türken zum Beispiel. Dagegen beharrt diese kritische Theorie auf grundlegende Unterschiede, auf die wir vielleicht auch in der Diskussion nachher noch näher zu sprechen kommen können. Es ist eben nur der Antisemitismus, der als eine allumfassende Welterklärung auftritt. Er ist die denkbar barbarischste Reaktionsweise auf den Zwang zu Kapitalproduktivität und Staatsloyalität, der in den heutigen Gesellschaften existiert. Und er ist gleichzeitig die weitestgehende Einverständniserklärung mit diesem Zwang. Und in dieser Gleichzeitigkeit von Rebellion einerseits und von Affirmation andererseits ist der Antisemitismus das Paradebeispiel für etwas, was in der kritischen Theorie und ihrer Fortführung unter einer konformistischen Revolte oder konformistischen Rebellion gefasst wird. Ideologiekritische Ansätze in der Tradition der kritischen Theorie zeigen also, inwiefern der Antisemitismus die Biologisierung und Personalisierung des real abstrakten Kapitalakkumulieren der Ökonomie betreibt. Darüber hinaus können Sie aber auch, und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt, darüber hinaus können Sie auch deutlich machen, inwiefern der Antizionismus in fast allen seinen Ausprägungen eine Art geopolitischer Reproduktion des Antisemitismus darstellt. Der Antizionismus bedient offensichtlich das Bedürfnis nach Abspaltung und Projektion, wie man es eben auch aus dem klassischen Antisemitismus kennt. Die Gewaltsamkeit der eigenen Staatswesen wird von Antizionisten und Zionistinnen verdrängt und eben gerade auf Israel projiziert. Joachim Bruhn hat das einmal sehr schön so gefasst: Blind für ihr eigenes Geworden-Sein muss das an Israel denunziert werden, worin die bürgerlichen Gesellschaften an ihre Robespierres, Franklins und Lenins gemahnt werden könnten. Weil die Konstitution Israels nicht abgeschlossen ist, es ist ein Staat, der bis heute keine feststehende Verfassung hat, die Grenzen sind noch nicht festgelegt, das ist also ein unabgeschlossener Staatsgründungsprozess. Weil die Konstitution Israels nicht abgeschlossen ist, erscheinen seine Staatsmänner als Barbaren, wo sie doch nur Vollstrecker nachgeholter bürgerlicher Revolutionierung sind. Soweit Joachim Bruhn. Der Antisemitismus als quasi ökonomische Seite des Judenhasses konstruiert sich das Bild des Shylock-Juden, und in diesem Bild des geldgierigen, raffenden Juden spaltet dieser klassische Antisemitismus jene notwendigerweise zum Kapital gehörigen, aber eben als bedrohlich wahrgenommenen Elemente oder als unmoralisch, als zersetzend, als illegitim, als volksfremd und zerstörend wahrgenommenen Elemente, die spaltet der Antisemitismus in diesem Judenhass vom ökonomischen Prozess ab. In neueren Diskussionen ist nun nachdrücklich darauf verwiesen worden, wie dieses schon für den vormodernen Antisemitismus charakteristische Bild, also dieses Bild des raffenden Juden, des Shylock-Juden, des geldgierigen Juden, wie dieses Bild in der antizionistischen Propaganda ergänzt wird, komplementiert wird durch das Bild quasi des Rambo-Juden, dessen sinnbildliche Verkörperung dann natürlich der israelische Soldat ist. So wie sich der Antisemitismus im Gegensatz zum Rassismus nicht gegen die tatsächlich oder vermeintlich Unterlegenen richtet, sondern gegen die als überlegen wahrgenommenen, so richtet sich dieser Antizionismus, übrigens durchaus eine Parallele zum Antiamerikanismus, nicht gegen die Loserstaaten in der internationalen Konkurrenz der Souveräne, sondern gegen jene, denen ihr Erfolg verübelt wird. Schon dadurch kann sich dieser Antizionismus, wiederum ganz ähnlich wie der Antiamerikanismus, den Schein des Rebellischen und sowas wie die Aura moralischer Dignität geben, die natürlich gerade für Linke ausgesprochen interessant und attraktiv machen, obwohl dieser Antizionismus in meiner Einschätzung damit nur seinen Konformismus und seine Perfidie zu kaschieren versucht. In diesem Antizionismus, in fast allen Ausprägungen dieses Antizionismus, tritt der Antisemitismus als eine spezifische Form des Antisemitismus nach Auschwitz auf. Eine Form des Antisemitismus, die sich aus Mangel an konkreten Hassobjekten, in den meisten europäischen Ländern fällt es Antisemiten schwer, Juden und Jüdinnen zu finden, auf die sie tatsächlich losgehen könnten. Ein sehr schönes Beispiel ist Polen, wo in Umfragen einer der höchsten Werte an antisemitischen Einstellungen gemessen wird und gleichzeitig eine der heute kleinsten jüdischen Gemeinden überhaupt in Europa existiert. Das war historisch natürlich anders. Es ist eine Form des Antisemitismus, der sich aus Mangel an konkreten Hassobjekten gegen den kollektiven Juden, also den jüdischen Staat, den Staat Israel, richtet. Dass die im Antizionismus angelegten Vernichtungsfantasien nicht Realität geworden sind, verdankt sich dabei ausschließlich der israelischen Staatsgewalt. Und genau daraus resultiert die Parteilichkeit kritischer Theorie für genau eben diesen Staat. Es ist dies eine Kritik, also die Kritik, die diese Parteilichkeit ganz offen postuliert. Es ist dies eine Kritik an einer staatlich organisierten und auch organisierten, garantierten Vergesellschaftungsweise, die ihren kapitalbedingten Krisencharakter im Antisemitismus abspaltet, in einem Antisemitismus, der sich heute eben vorrangig gegen den jüdischen Staat richtet. Diesen Zusammenhang zwischen kritischer Theorie der Gesellschaft, die eben eine Kritik des Antisemitismus impliziert, Und dieser Parteilichkeit für den Zionismus oder auch für den Staat Israel kann man, wenn man es kurz fassen will, in drei Sätze bringen, die den Verwertungsimperativen des Kapitals und den Herrschaftsimperativen des Staates gehorchende Gesellschaft bringt den Antisemitismus immer wieder hervor. Sie bringt den Antisemitismus immer wieder als einen wahnhaften Versuch der Konkretisierung des Abstrakten hervor. Der Zionismus und der israelische Staat sind die Reaktion auf diesen Antisemitismus. Die Parteilichkeit mit diesem Staat ist schon daher für jede Kritik des kapitalbedingten Verhängnisses, also für jede Form kritischer Theorie, zwingend. Und weil das so ist, haben sich auch Leute wie Adorno, Horkheimer und, wenn auch vor einem etwas anderen Hintergrund, Herbert Marcuse ganz eindeutig mit diesem Zionismus und mit Israel solidarisiert, womit ich bei meinem dritten und letzten Punkt bin, zu dem ich versuchen will, etwas ausführlicher was zu sagen, bevor wir dann in die Diskussion einsteigen, obwohl ich sehe, dass ich das ein bisschen abkürzen werde, weil es natürlich schon viel später ist, als ich gedacht habe. Das Verhältnis also von kritischer Theorie und Zionismus. Während die Studenten und Studentinnen Ende der 60er Jahre in den deutschsprachigen Ländern nach einem kurzen Erschrecken über ihre Eltern und die Frage, was die eigentlich im Nationalsozialismus gemacht haben, sehr schnell auf die Ideen kamen, dass es eigentlich eine prima Sache wäre, dem Volke zu dienen, wie es in den diversen K-Gruppen hieß, die aus dieser Studentenbewegung entstanden sind. Während diese Studenten und Studentinnen sehr schnell dazu übergegangen sind, gegenüber Israel zu hetzen, und während einige von ihnen später, vor allem aus den bewaffneten Gruppen, gleich es vorgezogen haben, sich von den palästinensischen Fedayeen ausbilden zu lassen, während das also quasi das war, was diese Studierendenbewegung 68 und in der Folge praktiziert hat, ahnten die aus dem US-amerikanischen Exil nach Frankfurt zurückgekehrten schon sehr früh, wohin dieser doch sehr deutsche Aufbruch der Studierenden führen würde. Und sie setzten sehr früh dagegen die Solidarität mit den prospektiven Opfern. Diese Solidarität führte zwar nicht dazu, die Bedeutung des Zionismus im vollen Ausmaß zu erfassen. Es gibt auch vergleichsweise wenig Äußerungen von Adorno, Horkheimer und Marcuse dazu, aber eben doch ein paar. Es führte also nicht dazu, die Bedeutung des Zionismus im vollen Ausmaß zu erfassen, aber sie implizierte doch ganz selbstverständlich die Solidarität mit Israel als Zufluchtsstätte für alle vom Antisemitismus Bedrohte. Ich würde Ihnen das gerne anhand von einigen Zitaten illustrieren, zum einen, damit Sie mir das nicht einfach glauben müssen, zum anderen, weil das in den meisten Publikationen zur kritischen Theorie überhaupt keine Rolle spielt. Also wenn Sie etwas suchen über das Verhältnis von kritischer Theorie und Zionismus, werden Sie ausgesprochen wenig Literatur nur dazu finden. Also das ist ein nicht gut erforschtes Feld. Max Horkheimer war sich bereits im Klaren darüber, dass der Antizionismus als Platzhalter für den Antisemitismus dienen musste, und er sah auch die diesbezüglichen Überschneidungen zwischen staatssozialistischer und nationalsozialistischer Propaganda. 1969 schrieb er beispielsweise in einem Brief: In der Nationalzeitung, also dem Zentralorgan der Nazis nach 1945, wird das Wort Juden wie in den Zeitungen des Ostblocks durch Zionisten ersetzt. In einer Notiz aus dem Jahr 1970 kann man dann nachlesen, dass Horkheimer auch registriert hat, wie sehr die deutsche Linke und auch die Studierendenbewegung dazu geneigt hat oder es später dann auch tatsächlich praktiziert hat, sich mit der damals noch viel unumwundener auf Vernichtung setzenden palästinensischen Nationalbewegung zu solidarisieren. In seinen Notizen zur Situation nach dem israelischen Sinai-Feldzug, also schon aus den 50er Jahren, stellte Horkheimer heraus, wie das Anlegen gleicher Maßstäbe in der Staatenkonkurrenz aufgrund der ungleichen Ausgangsbedingungen zum Angriff auf Israel gerät. Er registrierte das Desinteresse für die Aggression der arabischen Regierung und strich heraus, dass sich ein Staat wie Israel anders gegen seine Feinde zur Wehr setzen muss als eine Weltmacht, zeitweise nämlich, wie Horkheimer betont, präventiv und aggressiv. Am 5. Juni 67, also genau dem Tag des Ausbruchs des Sechstagekrieges, schrieb Adorno an seine Wiener Freundin Lotte Tobisch, die früher den Opernball immer organisiert hat: Wir machen uns schreckliche Sorgen wegen Israel. In einem Eck meines Bewusstseins habe ich mir immer vorgestellt, dass das auf die Dauer nicht gut gehen wird, aber dass sich das so rasch aktualisiert, hat mich doch völlig überrascht. Man kann nur hoffen, dass die Israelis einstweilen immer noch militärisch den Arabern so weit überlegen sind, dass sie die Situation halten können. Einen Tag später sprach er dann auch öffentlich, als er sich zur Ermordung des Studenten Benno Ohnesorg in Berlin äußerte, auch von, Zitat, dem Furchtbaren, dass Israel der Heimstätte zahlloser vor dem Grauen geflüchteter Juden droht. Und 2 Jahre später war Adorno vom Niederbrüllen des israelischen Botschafters in Frankfurt, das Niederbrüllen durch deutsche Linke und arabisch-nationalistische Studenten dermaßen entsetzt, dass er in einem Brief an Herbert Marcuse, der in den USA geblieben ist, gar von der Gefahr eines Umschlagens der Studentenbewegung in Faschismus sprach. Auch Marcuse, der für diese regressiven Tendenzen innerhalb der Studierendenbewegung viel weniger sensibilisiert war als Adorno und Horkheimer, auch Marcuse erklärte sich mit den Grundmotiven der zionistischen Bewegung ganz dezidiert solidarisch. Eins von vielen Zitaten: Ich kann nicht vergessen, dass die Juden jahrhundertelang zu den Verfolgten und Unterdrückten gehörten, dass 6 Millionen von ihnen vor nicht allzu langer Zeit vernichtet worden sind. Das ist eine Tatsache. Wenn endlich für diese Menschen ein Bereich geschaffen wird, in dem sie vor Verfolgung und Unterdrückung keine Angst mehr zu haben brauchen, so ist das ein Ziel, mit dem ich mich identisch erkläre. In der Jerusalem Post von 1972, wo er Eindrücke von einer 2-wöchigen Israel-Reise zusammenfasste, schrieb er: Ich glaube, dass der historische Zweck der Gründung des Staates Israel darin bestand, eine Wiederholung von Konzentrationslagern, Pogromen und anderen Formen der Verfolgung und Diskriminierung zu verhindern. Diesen Zweck unterstütze ich voll. Und er war sich auch bewusst darüber, dass dieser Zweck nicht in Form eines UN-Reservats für Juden und Jüdinnen oder durch irgendwelche anderen paternalistischen Maßnahmen jener Weltgesellschaft in die Tat umgesetzt werden kann, jener Weltgesellschaft, die sich ja bekanntlich nicht sonderlich interessiert an der Massenvernichtung des Nationalsozialismus gezeigt hat. Marcuse schreibt: Unter den gegenwärtigen internationalen Bedingungen setzt die Verfolgung dieses Zweckes die Existenz eines souveränen Staates voraus, der verfolgte oder von Verfolgung bedrohte Juden aufnehmen und schützen kann. Gleichzeitig äußerte Marcuse, und da wird das widersprüchliche Verhältnis der kritischen Theorie zum Zionismus zumindest kurz angedeutet, gleichzeitig äußerte Marcuse scharfe Kritik an der Art der israelischen Kriegsführung und auch an Folterungen und Diskriminierungen der palästinensischen, der arabischen Bevölkerung in Israel. Die Empörung über derartiges trieb ihn so weit, dass er in einem Interview mit einer linken US-amerikanischen Zeitung 1970 einmal meinte, jenen zustimmen zu müssen, die, wie er es formuliert hat, die grundsätzlich kritisch gegenüber Israel eingestellt sind. Zugleich wies er aber eben die antizionistische Propaganda eben solcher grundsätzlichen Kritiker in die Schranken und wandte sich zum Beispiel gegen die Mehr von Israel als US-amerikanischem Brückenkopf und wies gegen die Vorstellung von der besonderen Perfidie des israelischen Staates auf das Wesen von Staatlichkeit im Allgemeinen hin, wenn er schreibt: In all diesen Aspekten unterscheidet sich die Gründung des jüdischen Staates nicht wesentlich von den Ursprüngen praktisch aller Staaten in der Geschichte, der Gründung durch Eroberung, Besetzung und Diskriminierung. Marcuse hat auch eine ganze Reihe von realpolitischen Vorschlägen zur Beendigung des permanenten Kriegszustands im Nahen Osten zu Papier gebracht. Vorschläge, in denen man sieht, dass er eine viel optimistischere Vorstellung für die weltweite weitere Entwicklung hatte als Adorno und Horkheimer, was sicher damit zu tun hatte, dass er eben nicht nach Deutschland zurückgegangen ist. Er hat eine Reihe von diesen realpolitischen Vorschlägen formuliert. Allerdings hat Marcuse eben auch eine entscheidende Einschränkung für seine Versöhnungsvorschläge immer herausgestrichen. Im Vorwort für die hebräische Ausgabe von Der eindimensionale Mensch, also einem seiner wichtigsten und am weitesten verbreiteten Bücher, nennt Marcuse eine Bedingung für eine friedliche Koexistenz von Juden und Arabern im Nahen Osten, eine Bedingung, die leider bis heute nicht erfüllt ist. Er schreibt dort: Nur eine freie arabische Welt kann neben einem freien Israel bestehen. Wenn Sie sich heute die gesellschaftliche Situation in den Nachbargesellschaften Israels anschauen, wissen Sie, dass das alles andere als freie Gesellschaften sind. Es ist aber nicht allein das Bewusstsein über die Gefahren, denen die israelische Gesellschaft ausgesetzt ist, welches die kritische Theorie spätestens ab Mitte 67, also nach dieser pro-palästinensischen Wende der deutschsprachigen Linken, in einem klaren Gegensatz zu diesem linken Mainstream brachte. Und es ist auch nicht allein dieses Bewusstsein, das diese kritische Theorie heute so unangenehm aktuell erscheinen lässt. Insbesondere von Horkheimer gibt es mit allen dabei wahrscheinlich kaum zu vermeidenden Übertreibungen und auch Fehleinschätzungen ausgesprochen hellsichtige Aussagen hinsichtlich der antiimperialistischen Ideologie. Bereits 1960, als es aufgrund der Existenz der Sowjetunion und ihres, wie ich denke, leider in Verruf geratenen Sozialimperialismus, noch viel eher Anzeichen für eine tatsächlich vorhandene Dialektik von sowas wie nationaler und sozialer Befreiung gegeben hat. Bereits damals hat Horkheimer einen Satz formuliert, wie die Souveränität eines Landes ist etwas anderes als die Freiheit derer, die in ihm leben. Und in diesem einen Satz hat er quasi sämtliche Grundlagen dieser antiimperialistischen Ideologie in Grund und Boden kritisiert. Insbesondere in den Notizen von Horkheimer finden sich immer wieder weitsichtige Ausführungen zu einem möglichen Bündnis zwischen so etwas wie Deutsch-Europa, also einem vom Deutschland dominierten Europa, und den auf die Vernichtung Israels abziehenden arabischen Staaten. Es gibt eine Reihe von ausführlichen Zitaten, die ich jetzt mal überspringe. Ich werde Ihnen vielleicht nur eins präsentieren. In einem Brief 1960 schreibt er hinsichtlich von offen neonazistischen Manifestationen in der Bundesrepublik: Entscheidend ist, dass die Angelegenheit nicht auf Deutschland beschränkt ist, vielmehr in ihr eine Mächtekonstellation sich ankündigt, deren Modell Herr Nasser, also der damalige ägyptische Präsident, Herr Nasser und die alten Nazis in Kairo bilden. Nach 1945 sind zahlreiche NS-Kriegsverbrecher, SS-Führer in arabische Länder geflüchtet und haben insbesondere in Syrien und eben im Ägypten Nassers ein neues oder nicht so neues Betätigungsfeld gefunden. Eine Mächtekonstellation sich ankündigt, deren Modell Herr Nasser und die alten Nazis in Kairo bilden. Wenn der anti-israelische Slogan bei der Einigung der Araber seine Dienste tut, so soll der anti-jüdische ein Bündnis der unterentwickelten Orientalen mit anderen Teilen der Welt, die von den Angelsachsen wie den Kommunisten sich emanzipieren wollen, vorbereiten. In zukünftigen Krisen, die denen vom Ende der 20er Jahre gar nicht so unähnlich zu sein bräuchten, könnte es geboren werden. Und ich denke, hier liegt die Aktualität kritischer Theorie nochmal leider deutlich auf der Hand. Jemand wie Horkheimer hat früh das unmenschliche Wesen des Antiimperialismus erkannt. Er hat die Grundlage dafür gelegt, dass spätere Leute sehr klar herausgearbeitet haben, dass Deutschland mit seiner spezifischen Variante eines antiwestlichen Antiimperialismus als Form einer nachholenden Entwicklung ein durchaus attraktives Modell für diesen trikontinentalen Antiimperialismus geschaffen hat. Einen trikontinentalen Antiimperialismus, mit dessen arabischen Ausprägung ja schon das nationalsozialistische Deutschland das Bündnis nicht nur gesucht, sondern auch gefunden hat. Horkheimers Antizipation eines möglichen Bündnisses zwischen Deutsch-Europa und den zu kurz gekommenen Staaten im Trikont, dass sich ein Bündnis, das sich eben nahezu zwangsläufig gegen Israel und den Westen richten muss, liest sich, denke ich, wie eine Beschreibung gewisser Entwicklungen in den letzten Jahren. Vielleicht auch das ein Punkt, auf den wir in der Diskussion noch zu sprechen kommen können. Und ich habe jetzt vor allem von Horkheimer geredet. Sie finden ganz ähnliche Warnungen und Formulierungen auch bei Adorno, zum Beispiel in dem Text »Was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit?« Einer jener Texte, der in der studentischen Linken in den 60er und 70er Jahren sowohl in Österreich als auch in Deutschland massenweise rezipiert wurde. Allerdings wurde genau diese Warnung vor einem regressiven trikontinentalen Antiimperialismus und dessen antisemitischen Implikationen in dieser Rezeption völlig übergangen. Also das hat man schlicht und einfach, ich weiß nicht, wie das dann formuliert wurde, aber es findet sich zumindest kein wirkliches Aufgreifen in der studentischen Repression von solchen Warnungen, Rezeption von solchen Warnungen. Ich denke, es ist kein Zufall, dass gerade jene Intellektuelle, die sich so entscheidend vom gängigen linken Mainstream und von der real existierenden Linken abgegrenzt haben, dass gerade die sich mit dem Zionismus und Israel solidarisch zeigten. Wenn Praxis, die auf allgemeine Emanzipation zielt, abgeschnitten ist, dann stellt sich ja natürlich die Frage, was kritische Theorie überhaupt noch leisten kann. Und die Einsicht, dass zumindest die Rudimente der wie auch immer beschränkten bürgerlichen Freiheiten verteidigt werden müssen, was selbstverständlich nicht heißt, dass man die Beschränktheit dieser Freiheit nicht immer wieder thematisiert. Diese Einsicht ist, denke ich, eine durchaus naheliegende Antwort. Wenn es kritische Theorie heute angesichts der fast weltweit um sich greifenden regressiven Tendenzen zumindest noch um die Aufrechterhaltung der Möglichkeiten kritischer Reflexion geht, und das heißt auch um die Möglichkeiten, Antisemitismus konkret und aktiv bekämpfen zu können. So kann man ohne weiteres einer Feststellung von Max Horkheimer aus dem Jahr 67 zustimmen, als er in einer Notiz über die Pseudoradikalen meinte: Heute kommt es darauf an, zu retten, was von der persönlichen Freiheit noch übrig ist. Radikal sein heißt heute konservativ sein. Ein Satz, den natürlich Generationen von linken Akademikern Horkheimer ausgesprochen übel genommen haben. Auch wenn Autoren wie Moshe Zuckermann, um nur ein Beispiel zu nennen, meinen, Zionismus und kritische Theorie seien schlecht unvereinbar, so ist dieser kritische Pessimismus, wie er Adorno und Horkheimer eigen ist, dem Zionismus in mancher Hinsicht doch ausgesprochen verwandt. Der Mainstream-Marxismus hat sich bekanntlich auch von der Shoah nicht von seinem optimistischen Geschichtsverständnis abbringen lassen. Für Zionismus und für kritische Theorie hingegen markiert der Nationalsozialismus, markiert die Shoah, die nationalsozialistische Judenvernichtung, den welthistorischen Bruch. Der Zionismus zog die praktischen Konsequenzen aus dem Scheitern sowohl aller Assimilierungsversuche als auch dem Scheitern der bürgerlichen und der sozialistischen Gleichheitsversprechen. Er misstraut seitdem völlig zu Recht jedem Versöhnungsangebot. Die kritische Theorie zog die theoretischen Konsequenzen aus der Katastrophe, die Konsequenzen für eine materialistische Gesellschaftskritik, also für eine kritische Theorie der Gesellschaft. Sie misstraut jedem begriffslosen Praktizismus, jedem linken Heilsversprechen, und kritische Theorie konfrontiert die Gesellschaftskritik mit dem kategorischen Imperativ, nämlich imstande der Unfreiheit, alles Handeln so einzurichten, dass Auschwitz und nichts Ähnliches sich noch einmal wiederhole. Im Zionismus konstruiert sich Geschichte demnach, ähnlich wie in der kritischen Theorie, abermals ein Zitat von Joachim Bruhn, nicht als zu sich selbst kommendes Wesens, sondern als der historische Zusammenhang der Katastrophen und als Abwehr der Kommenden. Die Zionisten handeln, als hätten sie sich der Bewahrheitung der geschichtsphilosophischen Thesen Walter Benjamins verschrieben. Über Walter Benjamin haben Sie ja, glaube ich, auch schon eine Vorlesungseinheit gehört. In dieser negativen Geschichtsphilosophie ist der Materialismus, also die kritische Theorie, ist der Materialismus dem Zionismus verwandt, wenn er auch, so kontrafaktisch wie kategorisch, gegen alle Erfahrung und jeden Begriff sich weigert, dessen These, also die These des Zionismus, vom ewigen Antisemitismus sich zuzueignen. Hier zeigt sich also eine deutliche Differenz zwischen Zionismus und kritischer Theorie. Der Zionismus ist eine Notwehrmaßnahme gegen den Antisemitismus, und er muss in der Realisierung, in der alltäglichen Verwirklichung dieser Notwehr, sich auf die Verfasstheit dieser Welt positiv beziehen. Er muss sich Kapitalakkumulation und Staat zu eigen machen, wenn er in einer Welt von Staaten und Kapitalakkumulation bestehen will. Kritische Theorie hingegen hält bekanntlich an der Möglichkeit fest, mit der Abschaffung von Staat und Kapital auch die Notwendigkeit des Zionismus aus der Welt zu schaffen, also dadurch, dass man die gesellschaftlichen Gründe des Antisemitismus aus der Welt schafft. Das steht natürlich im Widerspruch zu dieser These des Zionismus von einer Art ewigen Antisemitismus, gegen den man halt nichts machen kann, außer sich letztendlich mit Gewalt zur Wehr zu setzen. Vor diesem Hintergrund, damit komme ich langsam zum Schluss, vor diesem Hintergrund ist nun die Parteinahme für Israel, für die man sich im Übrigen keine Sekunde darüber hinwegzutäuschen braucht, dass staatliche Verteidigungsmaßnahmen auch zu grauenhaften Übergriffen führen, und auch über vieles andere muss man sich da nicht hinwegtäuschen. Dennoch, vor diesem Hintergrund ist die Parteinahme für Israel eine zwingende Konsequenz aus einer kritischen Theorie der Gesellschaft und aus dieser Form von Antisemitismuskritik, wie ich sie hier nur kurz anreißen konnte. Der Antisemitismus, der auch übrigens schon bei den Nazis ganz offen antizionistisch war, dieser Antisemitismus hat zur Shoah geführt. Deutsche, Österreicher und ihre Hilfsvölker haben diese Vernichtung organisiert und durchgeführt. Und alle anderen Staaten waren lange Zeit nicht willens oder nicht fähig, den nationalsozialistischen Massenmord an den Juden zu verhindern. Die Gründung Israels war in einer Situation, in der ja auch nach dem Nationalsozialismus keinerlei Anstalten gemacht wurden, die gesellschaftlichen Gründe für den Antisemitismus aus der Welt zu schaffen. Die Gründung Israels war in solch einer Situation die notwendige und leider viel zu spät gezogene Konsequenz. Stellen Sie sich vor, der Staat Israel wäre 1933 gegründet worden, die Geschichte wäre ein bisschen anders gelaufen. Dementsprechend ist der Zionismus für die kritische Theorie zwar nicht die richtige Antwort auf den Antisemitismus, denn das wäre nach wie vor die Errichtung der Staaten- und klassenlosen Weltgesellschaft, die freie Assoziation freier Individuen, also eine befreite Gesellschaft, die es den Menschen ermöglichen würde, und zwar allen Menschen, das heißt auch Juden und Jüdinnen, ohne Angst und Zwang verschieden zu sein. Der Zionismus ist also für kritische Theorie nicht die richtige Antwort, aber er ist die vorläufig einzig mögliche. Soweit ein kleiner Parforce-Ritt durch die ökonomiekritischen Aspekte der Antisemitismuskritik, das Verhältnis von Antisemitismus und Antizionismus und dem Verhältnis der kritischen Theorie zum Zionismus. Ich vermute, es gibt genug Stoff für Nachfragen und auch für eine Diskussion, und in die können wir gerne sofort einsteigen. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Nutzen Sie die... Ich sehe gerade, wir haben nur eine Viertelstunde Zeit. Schreibt mir jemand per SMS, warum? Warum nur bis 15:30? Gibt es keine Antwort, dann haben wir doch eine halbe Stunde Zeit. Also wurscht, wir nehmen uns die Zeit. Solange es von Ihnen Fragen gibt, wenn Sie das alles richtig einleuchtend und durchsichtig finden, können wir auch gleich aufhören. Aber ich vermute, es gibt Nachfragen oder auch gerne Einwände. Ich habe am Anfang selber betont, ich weiß, dass das vor allem der letzte Teil dieses Vortrages ein sehr kontroverses Thema ist, weil das natürlich haufenweise auch aktuelle politische Implikationen hat, aber man ist ja auf der Universität, um sich über solche Dinge zu streiten und Argumente auszutauschen, und das können wir jetzt gern tun. Wie würden Sie denn Kreisgewesen-Teilkonflikt in der Theorie sehen? Ja. Die Frage war, wie ich den Kreisky-Wiesenthal-Konflikt vor diesem Hintergrund sehen würde. Ich notiere mir das mal kurz. Ich würde das gern erstmal zurückstellen, die Frage, weil das natürlich etwas wegführt von den etwas allgemeineren, abstrakteren Ausführungen, die ich da gemacht habe. Aber ich werde auf jeden Fall versuchen, darauf zurückzukommen. Gibt es vielleicht vorher noch andere Nachfragen? Ja? Es bezieht sich tatsächlich auf einen Begriff der Freiheit, der eher mit den Vorstellungen von westlicher Rechtsstaatlichkeit verbunden ist. Damit ist also nicht die wirklich verwirklichte allgemeine Freiheit gemeint, wie sie sich kritische Theorie vorstellt, also nicht die allgemeine Emanzipation, aber es gibt bei Marx diese Unterscheidung zwischen politischer und allgemeiner Emanzipation. Allgemeine Emanzipation meint sowas wie Kommunismus im klassischen marxischen Sinne. Politische Emanzipation meint, um es in heutiger Sprache zu sagen, die Herausbildung westlich-demokratischer, liberal verfasster, rechtsstaatlicher Gesellschaften, wo es sowas wie Schutz des Individuums und solche Dinge gibt. Das ist in dem Zusammenhang gemeint. Und das ist eine Überlegung, die sich natürlich nicht nur bei jemandem wie Marcuse findet, sondern die sich auch heute, wenn Sie sich politische Theoriebildung in Bezug auf den Nahen Osten kommen, von Leuten aus ganz anderen politischen Richtungen auch formuliert wird, wo gesagt wird, wenn es zu einer Entspannung der Situation im Nahen Osten kommen soll, von Lösung redet eh kaum noch jemand, aber wenigstens eine Entspannung, die, sagen wir mal, die Opferzahlen auf beiden Seiten deutlich minimiert, dann ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass in den arabischen Gesellschaften zumindest die Form von Freiheit hergestellt wird, wie sie in der israelischen Gesellschaft gegeben ist. Das heißt, zumindest sowas wie westlich-demokratische Grundsätze eingehalten werden und vor allem eine Form von Rechtsstaatlichkeit eingeführt wird und es also Individualrechte gibt, die eben die Bürger und Bürgerinnen dort auch schützen. Sie haben heute die absurde Situation, dass Israel das Land ist, wo arabische Menschen mit Abstand die größten Rechte genießen, wenn Sie sich die umliegenden arabischen Gesellschaften anschauen. Ja, das ist eine etwas absurde Situation, die allerdings den Arabern in Israel natürlich bewusst ist. Darum haben sie auch ein großes Interesse daran, dort weiterzuleben. Aber darauf zielt diese Äußerung von Marcuse ab. Der hat damals eben nicht nur Israel bereist, sondern hat auch einige arabische Länder besucht, die damals und der Libanon, eigentlich ohne Ausnahme auch heute noch eben ausgesprochen autoritär verfasste Gesellschaftsformen sind, seien es nur Monarchien oder seien es so arabisch-nationalistische Regime oder die da, wo es Ansätze zu solchen demokratisch-rechtsstaatlichen Entwicklungen gab, wie zum Beispiel in Libanon, sie eben dadurch geprägt sind, dass die durch Gruppierungen wie die Hisbollah wieder zurückgenommen werden und es so eine Art Staat im Unstaate gibt, wo also auch keineswegs von sowas wie einer freien Gesellschaft die Rede ist. Meine kleine Kritik daran ist, dass man das Nahostproblem mit Sicherheit nicht mit der griechischen Theorie weder lösen noch erklären kann, weil das sicherlich viel zu komplex ist, weil der Iran da noch nicht hineinspringt und also sicher ist, dass wir da auch Probleme dann noch dabei sind. Deswegen würde ich sagen, ja, also für mich greift das viel zu kurz, was das Nahostproblem jetzt weniger als die griechische Theorie. Es geht aber auch gar nicht darum, mit der kritischen Theorie das Nahostproblem zu lösen. Habe ich gerade schon gemeint. Also wenn wir dann über wirklich konkrete politische Entscheidungen sprechen, finden Sie kaum jemanden, der heute noch von der Lösung des Nahostkonfliktes redet, außer der österreichische Außenminister. sondern in der Regel geht es darum, wie verwaltet man diesen Konflikt am besten. Ja? Also weil jeder, der sich länger mit diesem Konflikt beschäftigt hat, weiß, das ist nicht so einfach mit einer Lösung da. Es geht aber bei der kritischen Theorie darum, die Grundlagen dieses Konfliktes besser zu verstehen. Und eine der ganz zentralen Grundlagen des Nahostkonfliktes ist natürlich der Antisemitismus. Sowohl der europäische Antisemitismus als auch der arabische und islamische Antisemitismus. Und den wird man nicht verstehen können, den wird man meiner Meinung nach nicht wirklich durchdringen können analytisch, wenn man sich eben nicht auf die Analyse- und Kritikinstrumentarien der kritischen Theorie rückbesinnt. Da glaube ich, ist es wirklich notwendig, mit dem Analyseinstrumentarium, wie es von Leuten wie Adorno und Horkheimer entwickelt wurde, wie es dann von Leuten wie Moshe Postone zum Beispiel weiterentwickelt wurde. Es gibt von ihm einen sehr guten Text auch über den aktuellen islamischen Antisemitismus, wo er versucht, mit genau diesem Analyseinstrumentarium den ideologiekritisch zu durchdringen. Wenn man das nicht tut, wird man, glaube ich, die antisemitische Ideologie und ihre Rolle im Nahostkonflikt systematisch unterschätzen. Und das ist meiner Meinung nach eins der großen Probleme, das heute immer wieder stattfindet in Analysen, dass Leute über den Zionismus, über den Nahostkonflikt, über Israel oder auch über den Iran, weil sie ihn erwähnt haben, sprechen. Und dabei der Antisemitismus immer nur so ein kleines Nebenthema ist und gerne so getan wird, als wenn das so eine Zutat ist, die die Sachen zwar irgendwie ein bisschen verkompliziert, aber wenn dann der Konflikt gelöst ist, dann wird das alles schon nicht mehr so schlimm sein. Wenn man sich bewusst macht, dass diese antisemitische Ideologie selber eine der zentralen Ursachen für diesen Konflikt ist und eben nicht einfach ein Resultat aus diesem Konflikt, dann ist man meiner Meinung nach der Lösung dieses Nahostkonfliktes ein guter Schritt weitergekommen. So gesehen haben Sie völlig recht, also für die ganz konkreten realpolitischen Fragen ist das vielleicht gar nicht so relevant, aber naja, wohl selbst da, also weil ja auch da dann die Frage ist, was heißt das? Kommt man also einer Lösung des Nahostkonfliktes oder einer besseren Verwaltung des Nahostkonfliktes näher, wenn man sagt, die Leute sind ja nur Antisemiten, weil sie so ein bisschen arbeitslos sind? Oder versteht man, dass man den Antisemitismus als Ideologie wirklich bekämpfen muss, wenn man etwas zur Lösung des Nahostkonfliktes beitragen möchte? So gesehen gibt es dann doch einen sehr, sehr unmittelbaren Bezug auch von so abstrakt anmutenden Überlegungen zu ganz konkreten politischen Entwicklungen im Nahen Osten zum Beispiel. Also in der klassischen kritischen Theorie, Adorno, Horkheimer, Marcuse, gibt es keine unmittelbaren Analysen jetzt dazu, wie im Einzelnen die israelische Staatsgründung abgelaufen ist. Aber ich habe Ihnen das eine Zitat von Marcuse gebracht, wo man sieht, er ist sich bewusst darüber, dass die israelische Staatsgründung eine gewalttätige Staatsgründung gewesen ist, dass die zum Beispiel mit Vertreibungen einhergegangen ist und so weiter und so fort. Wie die im Einzelnen ausgesehen haben, darüber müsste man lang diskutieren, das wäre eine eigene Vorlesung. Das Entscheidende ist, dass jemand wie Marcuse dann, der sich sehr bewusst ist darüber, dass das mit natürlich mit Vertreibung, Diskriminierung, Ungerechtigkeit und Gewalt vonstatten gegangen ist, dass er darauf hinweist und sagt, ja, so gründen sich Staaten. Wir finden in der Weltgeschichte überhaupt kein einziges Beispiel, wo ein Staat sich nicht gewalttätig in irgendeiner Art und Weise gründet. Und das argumentiert er natürlich ausgehend von einer allgemeinen Staatskritik. Er ist eben kein staatsidealistischer Gesellschaftskritiker, sondern er hat einen materialistischen Begriff vom Staat, wo er sagt, naja, der Staat ist immer etwas Gewalttätiges. Jeder Staat der Welt sagt, ich habe das Gewaltmonopol. Er nimmt also für sich selber in Anspruch, dass er durch Gewalt seine eigenen Zwecke und Ziele durchsetzt. Und insofern ist Israel überhaupt keine Ausnahme. Selbstverständlich ist dieser Staatsgründungsprozess in Israel auch so vonstatten gegangen und geht auch heute so weiter. Mit Gewalt, wie auch sonst. Die Besonderheit am israelischen Staatsgründungsprozess ist aber das, worauf die kritische Theorie eigentlich verweist, und das versuche ich hier eben auch stark zu machen. Der Zweck dieses Staates, der Zweck, wofür diese Gewalt eingesetzt wurde, das ist das, was diesen Staat von allen anderen Staaten unterscheidet. Es ist eben der einzige Staat, der als ein Staat der Überlebenden des Holocaust gegründet wurde. Und Juden und Jüdinnen sind eben die einzigen, die mit einem quasi globalen Antisemitismus konfrontiert sind und die dementsprechend, so würde die kritische Theorie dann argumentieren, die ja an sich staatskritisch ist, ja, die dementsprechend also gute Argumente für ihre staatliche Gewalt anbringen können, weil der Zweck, weil der Auftrag dieser Staatsgewalt ein anderer ist als bei allen anderen. Ja, wenn es sonst niemanden gibt. Das wird die Shoah als einzigartig gesehen, weil ich möchte mal vergleichen, es gibt einen anderen Bereich, der sich mit Genozid befasst, und da ist die Shoah ein sehr großer Bereich, aber nicht der einzige, und vor allem ist er nicht der einzige, der unter 1945 abschließt. Das ist eine ganz vollkommen andere Sichtweise. Also da wird dann Biafra genommen, das war der erste Präsidentsmann nach 45, wo es also eine Genozid gegeben hat, und der Balkan und so weiter. Und die Frage dazu, oder das Forschungsgebiet dazu ist ganz interessant, weil es, was passiert nachher? Und die Frage ist immer, ist es nachher immer dann die Staatsgründung, die dann passieren muss? Nicht? Und wie schaut dann die Aussöhnung aus? Nur die Ansätze werden vollkommen anders, weil ich glaube, dass das große Problem ist, dass man zwischen Antisemitismus und der Kritik Israels an sich, an ihr Vorgehen, dass das nicht ungefähr ist. Weil das ein Beispiel sein könnte für alle Leute, also der Lieberman ist das beste Beispiel dafür, der vom deutschen Außenministerium zwar offiziell empfangen wird, aber es gibt keine Pressekonferenz, ne? Weil das eben so peinlich sein würde, dass das eben das nicht gibt. Wen? Für den deutschen Außenminister? Ja, für beide Seiten. Das hat keine offizielle Pressekonferenz. Ja, ich weiß. Jetzt könnte man sagen, das ist antisemitisch. Ja? Oder könnte man das nicht? Also, was ich meine, ist die Gefahr der Instrumentalisierung. Ja, das sind zwei Fragen. Einerseits die Einseitigkeit, die Einmaligkeit der Shoah, andererseits die Frage nach anderen, damit die Frage nach anderen Genoziden, andererseits das Verhältnis von Antisemitismus und Israelkritik. Ein Klassiker. Die kritische Theorie betrachtet die Shoah als einmalig und gleichzeitig als Ausdruck einer allgemeinen Tendenz. Schwierig, dialektisch sozusagen. Zunächst zu dem Begriff der Einmaligkeit. Wenn kritische Theorie vom Holocaust, von der Shoah redet und da Aspekte der Einmaligkeit herausstreicht, geht es nicht zum Beispiel um die Opferzahlen. Sie haben Genozide, wo man sagen könnte, da sind die Opferzahlen größer, wenn man das auf einen anderen Zeitraum umrechnen würde. Sie haben ein paar Beispiele genannt, man könnte andere Beispiele nehmen, zum Beispiel die Massenmorde in Kambodscha durch Pol Pot. Das sind ungefähr 1 Million Tote, aber in einem extrem kurzen Zeitraum, also wenn man das, so ekelhaft das ist, hochrechnen würde, wären die Opferzahlen deutlich höher als in der Shoah. Sie haben ein beliebtes Beispiel, die Ausrottung der amerikanischen Ureinwohner und noch eine Reihe anderer Beispiele. Wenn es um Einmaligkeit der Shoah geht, geht es nicht in erster Linie um die Opferzahlen, ne? Obwohl man mit 6 Millionen ganz gut dabei ist. Es geht um die Besonderheit, der diesem Genozid, wenn man das Wort da so überhaupt verwenden möchte, zugrunde liegenden Ideologie. Das heißt, es geht um die Besonderheit des Antisemitismus, es geht um die Besonderheit des Vernichtungsantisemitismus. Sie haben in keinem dieser anderen Massenmorde eine mit dem Antisemitismus vergleichbare Ideologie. Und die Behauptung der kritischen Theorie ist ja gerade, dass aus dieser Ideologie, aus der Beschaffenheit dieser Ideologie und aus ihrem Charakter eines letzten Endes die ganze Welt und alles in der Weltgeschichte erklären Könnenden, dass aus dem Charakter dieser Ideologie, aus dem Beschaffenheit dieser Ideologie mit einer gewissen Zwangsläufigkeit diese Form, diese spezifische Form des Massenmordes resultiert. Sie haben ja auch, wir könnten sogar beim Nationalsozialismus selber bleiben, weil die Nazis ja nun nicht nur ein Genozid, nicht nur die Shoah veranstaltet haben. Sondern, könnten Sie die Tür wieder zumachen? Wir haben gerade noch Vorlesung. Ich kann das Thema sehr gern gleich aufgreifen, weil das ist natürlich ein wunderbares Beispiel, wenn Leute, die ein Palästinensertuch tragen, durch eine Vorlesung marschieren und Nazis rausschreien. Dieses Tuch ist genau das Tuch, was die... Es ist dieses Tuch, was historisch für die Kooperation der deutschen Nationalsozialisten mit der frühen palästinensischen Befreiungsbewegung steht. Es ist dieses Tuch, was in der Tradition vom Großmufti von Jerusalem steht, einem der übelsten Antisemiten in der arabischen und islamischen Geschichte, der offen mit dem Nationalsozialismus kollaboriert hat und der quasi der Ahnherr dieser palästinensischen Nationalbewegung ist, worauf sich diese etwas merkwürdigen Antifaschisten heute offensichtlich berufen, die also einerseits ein durchaus sympathisches Anliegen haben, nämlich etwas gegen die rassistische Hetze der FPÖ zu unternehmen, andererseits aber völlig blind dafür sind, dass es in der islamischen Welt und in insbesondere der islamistischen Ausprägung dieser Ideologie eine Form des Antisemitismus gibt, die sowohl von der Ideologie als auch von der angestrebten Praxis eben dem Objekt, gegen das sie demonstrieren wollen, ausgesprochen verwandt und ähnlich ist. Aber so viel nur zu diesem merkwürdigen Auftritt. Wir waren Das ist ein westlicher linker Konsumartikel, vollkommen wurscht, was da für Geschichten sind. Ich fürchte, dass es leider nicht wurscht ist, sondern dass diese Leute womöglich sich ganz bewusst in diese Tradition stellen wollen. Aber ich versuche... Ich versuche aber auf Ihre Fragen zurückzukommen. Ich war bei der Einmaligkeit. Man kann das sogar mit den anderen nationalsozialistischen Massenmorden versuchen zu vergleichen und dann wird die Einmaligkeit vielleicht auch nochmal deutlich. Die Nazis haben nach heutigen Forschungen 27 Millionen Sowjetbürger umgebracht, ja, im Rahmen des Krieges. Es gab natürlich auch Vernichtungspläne und Ausrottungspläne gegenüber slawischen Völkern. Es gab eine unglaublich rassistische Vorstellung, was man in Zukunft dann mit den eroberten afrikanischen Gebieten und den dort lebenden schwarzen Menschen machen soll. All diese Genozide, Völkermorde, diese rassistisch motivierten, haben aber niemals an keiner Stelle auf die komplette und endgültige Ausrottung dieser jeweiligen Bevölkerungsgruppe abgezielt. In der Regel, also bei den ostslawischen Völkern war klar, man bringt die Elite um, Das wären auch ein paar Millionen geworden letzten Endes dann. Man bringt die Elite um, der Rest wird versklavt. Und das geht, weil man vor den Leuten eigentlich keine Angst haben muss. Die kann man für sich arbeiten lassen. Ich habe das vorhin kurz erwähnt in meinem Vortrag. Der Antisemitismus richtet sich anders als der Rassismus nicht gegen die als unterlegen und minderwertig wahrgenommenen. Diese Leute kann man versklaven, wenn man ihre Elite ausgerottet hat, weil sie minderwertig sind, weil sie unterlegen sind. Der Antisemitismus richtet sich gegen die als überlegen wahrgenommenen. Juden und Jüdinnen sind so gefährlich, dass nicht mal das letzte kleine jüdische Baby aus Kreta überleben darf, weil daraus sich die neue jüdische Weltverschwörung wieder als Keimzelle herausbilden würde, die dann die arabischen Nationen und letzten Endes die ganze Welt ins Verderben stürzen wird. Weil also diese Ideologie so beschaffen ist, muss dieser Massenmord konsequent sein und bis zur Ausrottung des letzten jüdischen Menschen stattfinden und letzten Endes sogar noch darüber hinausgehen. Die Nazis haben das ja auch weiter formuliert und haben gesagt, wir müssen nicht nur das Judentum und die Juden vernichten, sondern das jüdische Prinzip als solches, wodurch dann alle, die mit diesen Dingen, die ich vorhin beschrieben habe, Abstraktheit, Künstlichkeit, Urbanität, lauter so Sachen, Modernität, Ausschweifung, vieles von dem, was vermutlich auch diese Horde dort, die da gerade durchmarschiert ist, auch nicht besonders mag, dass alle Leute, die mit solchen Aspekten identifiziert werden, die also Antisemiten den Juden zuschreiben, dass auch die letzten Endes vernichtet werden müssen. Also das jüdische Prinzip als solches muss aus der Weltgeschichte verschwinden, damit bei den Nazis die arische Rasse, bei Islamisten heute dann die islamische Umma sich auf der ganzen Welt entfalten kann. Daran, glaube ich, sieht man die Einmaligkeit dieser Shoah. Das heißt aber nicht, dass nicht Elemente auch dieser antisemitischen Ideologie und dann auch Elemente der Praxis dieses Massenmordes in anderen Massenmorden sich nicht finden. Nehmen Sie das Beispiel Ruanda, einer der schlimmsten Massenmorde, die nach 1945 stattgefunden haben, wo die Weltgemeinschaft ein zweites Mal versagt hat. Ich glaube, das kann man in der Drastik sagen. Ja, es gab sozusagen, das würde ich da eindeutig rausnehmen, da geht es um was völlig anderes. Ja. Aber also vor allem hat es eine vollkommen andere Dimension, aber in erster Linie ist die Entstehungsgeschichte und auch die Ideologie, um die es da geht, wirklich was anderes. Also da würde ich dezidiert widersprechen. Aber das Beispiel Ruanda ist ein Beispiel, wo sie Elemente, wie man sie aus der Ideologie des Antisemitismus kennt, auch findet. Die Tutsi sind von den Hutus schon seit 20, 30 Jahren als die Händlernation beschrieben worden und stigmatisiert worden. Das heißt, solche Vorstellungen, dass die Tutsi, gegen die sich dieser Massenmord dann gerichtet hat, die Personifikation genau dieses abstrakten Prinzips und der Zirkulationssphäre sind, findet sich auch dort. Das ist dadurch nicht antisemitisch, aber es nimmt Elemente dieser antisemitischen Ideologie auf. Sowas haben Sie zum Beispiel dann auch in anderen Weltregionen, in Lateinamerika oder in einigen asiatischen Ländern, finden Sie das zum Beispiel im Hass auf chinesische Einwanderer, ja, wo man plötzlich chinesische Einwanderer in einer ähnlichen Art und Weise wie Antisemiten Juden für alles Schlechte dieser Welt verantwortlich machen, für gewisse gesellschaftliche Entwicklungen verantwortlich machen. Und das ist aber eben anders wie ein, sagen wir mal, ordinärer Rassismus, ja? Der ist dadurch nicht weniger schlimm oder irgendwie sowas, sondern es geht darum zu begreifen, dass er anders ist, dass er anders funktioniert. Ja? Also kein Rassist glaubt, dass, um in der Sprache des Rassisten zu bleiben, die Neger die Welt beherrschen können. Die sind viel zu blöd dafür und faul und wollen immer nur bumsen. So. Die sind also naturhaft. Juden und Jüdinnen sind gerade, also übergesellschaftlich eher, ja, die sind überhaupt nicht naturhaft, sondern die sind intelligent, heimtückisch, können Geld umgehen und stürzen dadurch die Welt ins Verderben. Deswegen diese Unterscheidung und deswegen die Rede von der Einmaligkeit oder unter anderem deswegen die Rede von der Einmaligkeit der Shoah. Antisemitismus und Kritik an Israel. Das wäre jetzt interessant, das mit den Kollegen, die da gerade durchgelaufen sind, noch zu diskutieren, weil die würden natürlich ganz sicher das, was Sie da nur so angedeutet haben, sehr viel zugespitzter formulieren und würden sagen, ja, das sei ja alles nur eine Art Abwehrinstrument gegenüber Kritik an Israel. Da könnte man jetzt eine eigene Vorlesung drüber machen, wir haben noch 10 Minuten. Erstmal ist die Frage, wo und von wem wird Kritik an Israel eigentlich als antisemitisch bezeichnet? Weil es ist erstmal eine Behauptung, die immer wieder aufkommt in solchen Diskussionen. Sie kennen wahrscheinlich den Satz, man darf ja Israel überhaupt nicht kritisieren. Ich frage mich dann immer, warum tut das... Warum tut das dann die halbe Welt, wenn man angeblich Israel heute gar nicht mehr kritisieren darf? Jede deutschsprachige Zeitung, die Sie aufschlagen, und Sie können das auf ganz Europa ausdehnen, kritisiert Israel. Ja? alle möglichen Entscheidungen getroffen werden. Sie hören sowas im Fernsehen, die Linken, die Rechten, die Liberalen, die Konservativen, die Grünen, alle kritisieren Israel und gleichzeitig behaupten sie, man darf halt überhaupt nichts mehr gegen Israel sagen. Das Zweite ist, ich muss es jetzt sehr abkürzen, darum versuche ich es ein bisschen zuzuspitzen. Natürlich darf man Israel kritisieren. Wenn mich das jemand fragt, ist meine absichtlich provokante Antwort in der Regel, ich kritisiere Israel auch. Ich finde, der Abzug aus dem Gazastreifen, so wie er stattgefunden hat, war falsch. Ich finde, Israel ist gegenüber den eigenen Islamisten, nämlich in Israel, nicht im Westjordanland und im Gazastreifen, viel zu liberal. Das ist alles Israel-Kritik, die ist völlig legitim. Ja? Ich weiß schon, sowas ist natürlich nicht gemeint, aber erstmal, um nur überhaupt klar zu kriegen, natürlich kann man politische Entscheidungen, die in Israel stattfinden, kritisieren. Damit sind natürlich andere Sachen gemeint. Es ist das Normalste von der Welt, darauf zu verweisen, dass wenn ein Staat sich gegen vernichtungswürdige Nachbarn zur Wehr setzt und das mittels Gewalt macht, dass es dabei, und ich habe das auch im Vortrag einmal erwähnt, dass es dabei zu Übergriffen kommt. Und zwar auch zu wirklich grauenerregenden Übergriffen. Das steht außerhalb jeder Diskussion. Es gibt übrigens kein Land und keine Gesellschaft der Welt, wo das so intensiv und kontrovers diskutiert wird wie in Israel. Die Frage ist, was intendieren Leute, die in Europa kaum was anderes zu tun haben, als über solche Dinge zu reden, die aber gleichzeitig zum Beispiel über die augenblickliche Situation in Sri Lanka kein einziges Wort verlieren, wo in den letzten paar Tagen über 1000 Zivilisten umgekommen sind. Wenn das die gleichen Leute sind, die noch nie in ihrem Leben ein Wort über die Situation in Darfur gesagt haben, wo wir nicht über 1000 Zivilisten reden, sondern eine 500.000, die in den letzten Jahren umgekommen ist, ja, wenn die gleichen Leute dazu noch nie ein Wort verloren haben, es aber ausgesprochen notwendig finden, jede Form der Menschenrechtsverletzung, die in Israel stattfindet, zum Thema zu machen und auf die Titelseiten zu bringen, dann muss man sich fragen, was ist die Intention von diesen Leuten? Denn offensichtlich geht es ihnen nicht einfach darum, dass dort Individuen ungerechtfertigterweise staatlicher Gewalt ausgesetzt sind, weil dann gäbe es wahrlich deutlich bessere Beispiele auf der Welt, um diesen völlig richtigen moralischen Anspruch in dem Sinne deutlich zu machen, dass man dagegen demonstriert und das formuliert. Es gibt eine lange Diskussion über diese Legitimität der Israel-Kritik. Es gibt eine Reihe von Punkten, die gern angeführt werden, wo gesagt wird, naja, ab dem Punkt wird Israel-Kritik antisemitisch, nämlich zum Beispiel, wenn man sagt, es sind völlig doppelte Standards, die da angelegt werden. Und dafür habe ich eben gerade so Beispiele gebracht. Ja. Wenn man an Israel kritisiert, dass sie militärische Gewalt und Polizei einsetzen, um sich gegen gewisse Sachen zu wehren, dass dabei Verbrechen stattfinden, dass einem auf der ganzen anderen Welt nicht interessiert, wo diese Verbrechen tausendmal schlimmer sind, dann ist es ein Double Standard, der da angelegt wird. Ja. Oder es gibt diese Formulierung, dass man, wenn man Israel eben nicht kritisiert, sondern dämonisiert, ja, wenn man das als das Übel schlechthin darstellt und alles über dieser Welt quasi irgendwie durch Israel verursacht sieht oder auch ausschließlich Israel immer als den Schuldigen an der Situation im Nahostkonflikt darstellt, ist das natürlich auch eine Form von Antisemitismus und völlig einseitig. Diese gerade in der linken Kritik an Israel finden Sie dann sehr häufig eine Art ideologische Reproduktion von antisemitischen Denkmustern, nämlich auch von dieser Gegenüberstellung von abstrakt und konkret. Da wird dann dieses Bild gemalt von dem künstlichen Staat Israel, gerne auch künstliches Gebilde. Auf der anderen Seite die bodenständige, man könnte polemisch sagen, die blut- und bodenverhaftete palästinensische Nationalbewegung, ja, die als ehrlich, konkretistisch, arm und schon dadurch im Recht seiende Nationalbewegung dem gegenübergestellt wird. Da muss man natürlich fragen, also Israel ist ein künstlicher Staat, gibt es irgendeinen Staat auf der Welt, der nicht künstlich ist? Wachsen die anderen Staaten auf Bäumen? Es ist, ne, also jeder Staat dieser Welt ist künstlich, Staaten sind Konstruktionen, ne, das sind politisch-soziale Gebilde, also sind die alle künstlich. Warum streicht man das beim jüdischen Staat jetzt also plötzlich hervor und stellt dem gegenüber irgendeinen natürlichen Volksorganismus? Das sind wirklich Denkfiguren, die aus der antisemitischen Ideologie kommen, wo das also ganz eindeutig wird. Ansonsten, dieser Double Standard wird immer wieder angeführt, ja, dann wird es antisemitisch. Ich würde da viel weitergehen. Ich halte es für falsch, den gleichen Maßstab an Israel anzulegen. Weil es gibt kein anderes Land, was seit 60 Jahren tagtäglich in seiner Existenz bedroht ist und sich dagegen zur Wehr setzen muss. Wenn man sich das bewusst macht, dann wäre es sogar, na zumindest unfair, wenn man Israel gegenüber die gleichen Standards anlegt. Ich komme aus der Bundesrepublik Deutschland und ich weiß, wie diese Gesellschaft auf 60 bewaffnete Menschen reagiert hat, die geschworen hatten, diesen Staat zu stürzen. Also Rote Armee-Fraktion, 70er Jahre. Ja. Wir haben mit einer Terrorismushysterie darauf geantwortet, haben haufenweise Sympathisanten unter anderem auch erschossen, haben Hochsicherheitsgefängnisse gebaut und haben eine 10-jährige Terroristenjagd veranstaltet bei 60 bewaffneten Menschen. Der Staat Bundesrepublik Deutschland war zu keiner Sekunde in seiner Existenz gefährdet. Ich will nicht wissen, wieso ein Staat darauf reagieren würde, wenn er 3 Millionen Menschen gegenübersteht, deren erklärtes Ziel ist, den Staat zu vernichten, der gleichzeitig das Backup von ungefähr 6 arabischen Ländern hat, Staaten hat, die über Armeen verfügen, die ebenfalls deklarieren, wir werden euch ins Meer treiben. Also wenn sich das in europäischen Gesellschaften die Menschen vielleicht mal verdeutlichen würden, dass das die konkrete Situation ist, und Sie haben heute den Iran erwähnt, da müsste man noch über nochmal ein neues Thema, also wo diese permanente Vernichtungsdrohung im Raum steht, eine Gesellschaft, die seit 60 Jahren in einem Kriegszustand lebt, ja, vor dem Hintergrund kann man nicht sagen, okay, wir legen die gleichen Maßstäbe an. Es ist aber nicht die gleiche Situation, die dort existiert. Vielleicht eine letzte Frage noch, ansonsten sage ich was zu Kreisgewiesenthal, aber ja. Wir haben zum Beispiel, es wird schwierig in 5 Minuten, aber ich versuche ein paar Stichworte sozusagen. Zum Beispiel haben Sie eine andere Vorgeschichte. Die Vorgeschichte des modernen europäischen Antisemitismus ist natürlich die traditionelle christliche Judenfeindschaft. Das ist, Marx spricht im Kapital von der ursprünglichen Akkumulation des Kapitals. In Anlehnung daran hat mein Kollege Gerhard Scheidner sehr schön davon geredet, dass er sagt, der christliche Antisemitismus, die christliche traditionelle Judenfeindschaft ist quasi die ursprüngliche Akkumulation für den modernen Antisemitismus. Der moderne Antisemitismus ist dann eine projektive, wahnhafte Reaktionsform auf die Moderne, auf die kapitalistische Moderne, wie sie sich herausgewickelt hat. In der islamischen und arabischen Welt haben sie natürlich nicht in dieser Form diese Vorgeschichte des christlichen Antisemitismus, sondern sie haben eben die Vorgeschichte des islamischen Antisemitismus, der natürlich auch schlimm war und existiert hat, auch wenn Apologeten dieser Gesellschaften das gerne in Abrede stellen, nicht wahrhaben wollen und also das Zusammenleben von Juden und Arabern in früheren Zeiten ausgesprochen verklären. Es gab natürlich diesen islamischen Antisemitismus, der war aber bei Weitem nicht so ausgeprägt und so schlimm wie der europäische. Also sie haben Pogrome in der arabischen Welt, ja, viel mehr als, wie gesagt, so Apologeten dieser Regionen und des Islams in welchen Ausprägungen auch immer wahrhaben wollen, aber trotzdem im Vergleich zur Situation in Europa vom 17. bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein, also die Situation in Europa war viel schlimmer, ja, gerade in Osteuropa, das war eine andere Vorgeschichte. Beim modernen Antisemitismus, denke ich, werden diese Unterschiede dann aber viel geringer. Auch in der arabischen und islamischen Welt würde ich sagen, die Herausbildung dieses Antisemitismus ist eben nicht in erster Linie, wie von Antizionisten gern behauptet wird, eine Reaktion auf die Staatsgründung Israels, die bekanntlich 48 stattgefunden hat, sondern das bildet sich ähnlich wie in Europa heraus als eine wahnhafte projektive Reaktionsweise auf die modern kapitalistische Entwicklung. Ja, deswegen beginnt das auch eben mit dem Ende des 19. Jahrhunderts und wird besonders akut dann in den 20er Jahren, im 20. Jahrhundert, insbesondere mit der Etablierung der Muslimbruderschaft in Ägypten, bis heute eine der wichtigsten antisemitischen, islamistischen Organisationen. Die Hamas in Israel ist quasi der palästinensische Ableger dieser Muslimbruderschaft, die 20 Jahre vor der Staatsgründung Israels mit einer intensiven antisemitischen Propaganda beginnen, die der Nationalsozialisten sehr ähnlich ist, auch wenn sie halt vor dem Hintergrund der islamischen Religion oder einer spezifischen Interpretation der islamischen Religion stattfindet. Ein weiterer Unterschied im Vergleich zum Nationalsozialismus wäre, ich glaube, vom Potenzial der Vernichtung sind sich diese beiden Formen des dschihadistischen Antisemitismus und des nationalsozialistischen durchaus ähnlich. Also da ist die Ideologie so nah beieinander, dass man befürchten muss, dass auch diese islamisch-antisemitisch-dschihadistische Ideologie aus sich heraus das Potenzial zur Vernichtung wirklich in sich trägt. Und das ja auch versucht bereits in die Tat umzusetzen. Aber trotzdem findet es natürlich vor dem Hintergrund völlig unterschiedlicher geopolitischer, historischer, ökonomischer Bedingungen statt. In ideologischer Hinsicht als letztes vielleicht nur, Sie haben, bei den Nazis ist das halt eingebettet, dieser Antisemitismus in die Ideologie der Volksgemeinschaft. Bei den islamischen Dschihadisten haben Sie heute die Vorstellung der Umma, der Gemeinschaft aller gläubigen Muslime. Das sind natürlich unterschiedliche Konzepte. Trotzdem finden Sie da auch wieder Überschneidungen und so. Also Sie sehen, man müsste eine lange Analyse machen, wo sind die Gemeinsamkeiten, ne, und wo die Differenzen zwischen diesen beiden Sachen. Ich glaube aber, dass es im Augenblick tatsächlich darauf ankäme, mal viel mehr über die Gemeinsamkeiten zu reden, weil das genau das ist, was auch im akademischen Antisemitismusdiskurs sehr gerne unter den Tisch gefallen gelassen wird. Ja, wenn man sagt, nein, der Antisemitismus in der islamischen Welt, das ist alles nur eine irgendwie auch verständliche Reaktion auf den bösen westlichen Imperialismus und so. Und die eigenständige Dynamik und Charakteristik dieser antisemitischen Ideologie in den nicht nur islamischen und arabischen Ländern, sondern überhaupt in Trikont, also in Dritte Weltländern, gar nicht mehr ernst genommen wird. Und das wäre, um zum Schluss zu kommen, das, was man sollte ganz viel mitnehmen aus der Vorlesung, aber das auf jeden Fall, kritische Theorie des Antisemitismus weigert sich, eine Art Rationalisierung der antisemitischen Ideologie vorzunehmen und immer nach guten Gründen für so einen Antisemitismus zu suchen, sondern sie versucht, diesen Antisemitismus ideologiekritisch zu durchdringen. Und das Ganze ist natürlich auch keine reine akademische Fingerübung, sondern Antisemitismus ist ja nicht irgendein beliebiger Gegenstand, sondern das ist ein Gegenstand, der impliziert, dass aus dieser ideologiekritischen Durchdringung als Resultat herauskommen sollte, dass man alles irgendwie einem zur Verfügung Stehende tun sollte, damit diese antisemitische Ideologie eben nicht Praxis werden kann. Damit also die immer in dieser Ideologie angelegte Vernichtung, dieser Vernichtungswunsch sich nicht Bahn brechen kann. Und da müsste man jetzt 3 weitere Semester darüber abhalten, wie man das am besten macht. Aber Sie können sich auch eigenständig darüber Gedanken machen. Ansonsten stehe ich jetzt leider nicht mehr für Diskussionen zur Verfügung. Aber wenn Sie Nachfragen haben, können Sie mir jederzeit eine E-Mail schicken. Die E-Mail-Adresse finden Sie auf der Homepage. Und auf der Homepage finden Sie auch ganz viele Literaturhinweise. Und wenn Sie möchten, finden Sie hier noch 3 Bücher, wo Sie gerne noch reinschauen können. Herzlichen Dank.